Heut singen die Gitarren im Fischerhaus am Meer, um zu üben Maria Magdalena. Die jungen Fischer harren und sehnen sich so sehr, um zu üben Maria Magdalena. Stehen Sterne wie damals in der Nacht, komm zurück, Maria Magdalena. Sie halten in der Ferne wie damals ihre Wacht, komm zurück, Maria Magdalena. Singe deine Lieder und tanze deinen Tanz, die Fischer winden wieder den grünen Hochzeitskranz. Wählt auf diesem Feste dein Herz den rechten aus, dann holt dich bald der Beste und Schönste in sein Haus. Maria Magdalena.